Hey, Lichter her! Lichter her! Das ist doch wunderlich. So oft einen die Herren verlassen, so sieht man mit offenen Augen nichts. Ertrage es mit Geduld und denke, es ist der Götterwille.